Deutschlandfunk. Endlich in Ruhe Kunst machen. Davon träumen alle, die ihr Leben der Kreativität widmen wollen. Aber allzu oft kommt ihnen der Alltag in die Quere. Man muss Atelier und Wohnung unterhalten, man muss sich selbst mit Essen versorgen, man muss dafür womöglich unterrichten oder andere bezahlte Jobs annehmen. Ein beliebter Weg, diese Verpflichtungen zumindest zeitweise loszuwerden, das sind Künstlerresidenzen. Hier kann man für ein paar Monate oder für ein Jahr in inspirierender Umgebung leben und arbeiten. Einer der ältesten Orte dieser Art, das ist die Villa Romana in Florenz. 1905 wurde sie von einem Freundeskreis um den Maler Max Klinger gegründet. Seitdem war hier fast alles zu Gast, was in der deutschen Kunstwelt Rang und Namen hat. Georg Baselitz, Anna Oppermann, Markus Lüpertz, Christiane Möbus oder Katharina Grosse zum Beispiel. Nebenbei beherbergt die Villa seit 2011 auch das Audioprojekt Radio Papese. Da war es naheliegend, zum 120. Jubiläum ein Stück Klangkunst zu produzieren. Dafür hat Elena Agudio, die Direktorin der Villa Romana, ihre Alumni um kleine Soundbeiträge gebeten, vor allem um akustische Rückblicke auf die jeweilige Zeit in Florenz. Dieses Material hat Carola Haupt von Radio Papese zu einem vielstimmigen Hörspiel zusammengefügt. Der Name ist Programm. Chorale. Innen, vor meinem Fenster, steht Max Beckmann. Er raucht und sieht mein Atelier. Ich sah an Max Beckmann vorbei, auf Florenz draußen. Sand paintings. Pre-graffitis. From Navajos to graffitis. Leaving traces. As the field of anthropology started to develop, which was about the same time that Warburg had visited the Hopis, their field of interest was always a tribe. A certain group of people who had developed certain things as a group. Can a house like the Villa Romana be seen as the head, the locus, of a widespread tribe as well? Are we, who had all been connected to it, can be seen as members of that particular tribe? A rhizomatic tribe which has really seen each other in real, but left traces there of all different kinds, who became part of the place, part of the traces, and absorbing them as well. Kutembea, kutumika, na kuwaza apa Florenz. Ich kannte die Villa Romana nur als einen Namen in weiter Ferne, bis ich die Chance erhielt, hier für 10 Monate zu leben und zu arbeiten. Aus der extremen Distanz stellt man sich vor als Paradies. Denk an die berühmten Künstlerinnen und Künstler, die hier gearbeitet haben. Als ich ankam, erschien mir die Villa wie ein Kloster. Ich schlaf in einer Wohnung, in der viele Künstlerinnen und Künstler vor mir gewohnt haben. Man findet kleine Spuren von Farbe oder so. Es gibt eine Aura. Man spürt, dass hier sehr viel gearbeitet wurde. Aber für meine Arbeit noch wichtiger ist eigentlich der Ort selbst, die Altstadt. Die Landschaft. So, bevor ich jetzt anfange, von damals aus der Villa Romana zu erzählen und alle damit langweile. Es ist 9 Uhr. Ich sitze auf der Terrasse, trinke Milchkaffee und schaue hinunter auf die Domkuppel. Ich höre den Bus den Berg hinaufschnaufen. Das Schnaufen läuft in meine Ohren. Wände vibrieren. Mein Tag beginnt. Davor sehe ich den Garten der Villa, Zypressen und einen Bambuswald. Terrakottaböden, dunkle Eichenmöbel und getünchte Wände. jahrzehntelange Tradition. Eine Villa, kein Hinterhof, kein St. Pauli, sondern ein Paradies mit Blick auf echte Palmen. Im Atelier hängen zwei abstrakte Bilder, die ich gestern angefangen habe. Die Idee dazu kam mir vor den Bildern von Fra Angelico im Museum von San Marco. Die farbigen Flächen, die aneinanderstoßen. Ich nehme solche Ideen gern von einem Gang in die Stadt mit. Do not shy away from the pain that our time creates, the distortions of our cultural aliveness, the attacks by capitalist powers of pushing the materialism into the state of totalitarianism in our societies is something that doesn't need a particular answer. But like the streets, we need places of expression and shelter. Angelica had created a place for a tribe like this at the Villa Romana. A house which is fixed on a hill, but has become a place of transition. People's thoughts, ideas, imaginations, fantasies, worries have floated the air for more than a decade like smoke, like liquid, like sound, like light and smell. Accompanied by bread and wine, like an ongoing political, artistic, ethical and communion embedded in the ancient Renaissance spirit. Ihr habt ihn vergessen, ihr habt ihn tatsächlich vergessen. Ihr habt ihn einfach vergessen. Ich glaube, ihr habt ihn vergessen. Giotto, wo bist du? Giotto! Ihr habt ihn vergessen. Ihr habt ihn einfach so vergessen. Er ist nicht da. Giotto, wo bist du? Giotto! Giotto, komm, komm, komm her! Giotto! Giotto! Giotto! Giotto, komm! Giotto! Giotto! Solo si potesse tornare indietro nel tempo. Die erste Mondlandung am 21. Juli 1969 in der Villa Romana. Wir haben an diesem Sonntag so lange Siesta-Schlaf gehalten wie noch nie, denn am Abend bis in die Vollmondnacht soll der erste Mensch den Mond betreten. Und das wollen wir, genau wie der Rest der Welt, am Fernseher natürlich miterleben. Kann durchaus sein. Das ist der Dings von dem. Der Chef, Mir aber nicht mehr bekannt. Da bist du. Ja, ich weiß. Das Kabel reicht doch. Ab 20 Uhr hängen wir dann die vier Künstler des Jahres mit Familie oder Freundin, der Direktor mit Frau und das Hausmeister-Ehepaar wartend vor der Kiste. Der Vollmond geht heute zaghaft auf. Da habe ich die Idee, die Fernsehkiste doch so zu stellen, dass wir den Mond hinter dem Bildschirm also, könnte sein, dass man hier nicht sehen können, aufrufen kann. Könnte sein, dass es weiter hinten stehen von links nach rechts zum ersten Foto. Koch, Dankel, Burmeister, Wittinger, Novak, Lüpertz, sitzend, Lauer, Giancarlo, Novak, Haderek, Halwachs, Winkler. Wo ist denn mein alter Freund hier, der Lüpertz? Muss ergänzen, erfinden, sich versichern, Bild, glauben machen. Das funktioniert wie bei jeder bedingten Weltwahrnehmung eben auch auf dem Mond. Ein staubiges Bild. Nicht, dass wir nicht gewusst hätten, dass der Mond mit Staub bedeckt ist. Nein, das Bild selbst war wie verstaubt. Ein ungefähres, ein flaches, ein Grau in Grau, ein scheinbar substanzloses, ein völlig unräumliches, ja, zeitloses. Als ich anfangs in Florenz war, besuchte ich gerne die Offizien. Dort befasste ich mich mit dem Gemälde von Tizian, der Venus von Urbino. Ich malte 4 Variationen. Eine gab ich zum Verbleib an die Villa Romana. Als ich nach Jahren als Gast wiederkam, war das Bild weg. Niemand wusste etwas von dem Verbleib. Wenn du so zurückdenkst, Florenz war wichtig, oder? Also dieses Stipendium? Ja. Wie würdest du das beschreiben? Wofür? Wo, warum? Du einfach dadurch, dass man es mit all diesen dann verbundenen Namen und Genannten und so weiter hatte. Nicht nur ihr 4 Stipendiaten? Doch, das war natürlich wichtig, weil man die auch aufhob und hervor. Ihr habt zusammen gewohnt und gelebt da und hattet miteinander zu tun, ja? Ja, dadurch. One day towards the end of my time at the Villa Romana, I made some jam. The plums were falling like flies, covering the ground underneath the tree at the bottom of the garden with this purple, squelching, wasp-filled mass. And I collected them up with my brother who was visiting me. And we boiled down the fruit. And never having made jam before, we filled up a jar, boiled the jar, but saw that after cooling, the jam did not solidify. But I kept hold of this jar of jam, and I have moved 3 to 4 apartments since then, always taking the jam with me in this huge glass jar. And I feel like it's a little time capsule of the most amazing moment I was given to focus on my own work. And inside this jar, one day when I open it, it'll probably be rotten, but it's something I can't quite open or let go of. Aber ich gedacht noch so, um Unrechtlichkeiten umdrehen zu können. An Max Klinger, gut gemacht. If you could only turn the time back. Die Idee eines Künstlerhauses, wo man ein Jahr lang in aller Ruhe seinen künstlerischen Ansatz entfalten kann, ist genial. Wenn man nur die Zeit zurückdrehen könnte. Keine Ablenkung durch Jobs und andere Verpflichtungen, die viele Künstlerinnen ja später machen müssen, um Atelier und Wohnung zahlen zu können. An Max Klinger, gut gemacht. Having a monthly stipend is the best form of being able to do nothing. But like smoke in the air, what happens while doing so is that you simply think. You're moving thoughts. You're doing reflective work, which is an ephemeral stream of high creativity of no physical borders. And the act of presenting a lazy body can also be seen as an anarchistic act in our capitalistic world, which is something no one usually talks or rarely brings to debate. During my time at the villa, I learned that I'm a pajama artist, that this was the great gift, to be able to lie in bed and being in my train of thoughts. And once the muse kissed me with an idea, I just had to walk a few steps to my studio and to fix it there and or add some material to it. The architecture and the stipend offered the chance of being an artist who was not excluded from intimacy. I'm sure that this is an aspect of this particular tribe there as well, that the place itself has always given protection. And I do think it makes a difference in atmosphere that there are parts in a house which are open to the public, where someone plays contemporary music in a concert, where one floor above someone brushes her or his teeth and goes to sleep. Organ input, output system, no memory, no learning. Organ input, output system, no memory, no learning. Organ input, output system, no memory, no learning. Organ input, output system. In a setting of intimacy, people can talk and act differently. And this shelter for intimacy was always provided and given by its architecture and hosts. The support and care from the director and technical team, and especially Alan and Victor, who were our dedicated caretakers, significantly enhanced my experience. Their support and care were not just helpful, but transformative. And this, I'm deeply grateful. When we walk in public space, we are fragile. We are in need for certain rules and manners, and we are happy once we meet friendliness and warmth. We can't be lazy in public space. We have to absorb, react, and understand. We are touched by millions of informations, viruses, and spirits. It's no aseptic space, so is the villa. The format which was developed by Angelika has brought all those aspects, the public and civil realm, to a sheltered space, where people could rest and exchange for a spatial time their thoughts, forms, and positions. And the brains of all those people who had moved through that place are somehow like the films that had moved through my camera. The exchange and the emotions of all those encounters are captured in the people's brains as memories, in all kinds of forms, fragmented, blurry, black and white or colored, maybe erased, over or underexposed. So a house can certainly also act as a vehicle for the creation of forms and thoughts. It can be art in resembling something not known or ever experienced before. It can be used as a tool where its participants act as colors and brushes, moving themselves on a time-based canvas, being an inspiration or disgust for each other. To touch means to survive. Pronto? Wer spricht? Patrizia Villa Romana, Italia. Studio Beckmann. Ich lebe. A vivo. Alles erstmal weggemalt. Non paura. Keine Angst. Ich bin noch nicht fertig mit Leben und Lieben und Lachen. Amore. Ich weine. Ich lache. Piango. Rido. Ich esse. Ich male. Mancho. Di pincho. Ich hab erstmal alles weggemalt, die Zypressen, die Touristen, den Beckmann. Und dann hab ich ihn wieder reinschauen lassen. Ihn gemalt, ihn reingemalt, ihn weggemalt. Zypressen, Touristen, Beckmann, weggemalt. Dolce Vita, Dolce Vita, Villa Romana, ich komme, Villa Romana, ich bin schon da. Danke, Max Klinger, danke. Ich lebe. Sono vivo, sono vivo, sono vivo, sono vivo. Paradiso e sole, du süßes Leben. Beckmann ist hier, Beckmann ist weg. Autoritratto, Selbstporträt. Ricordare Villa Romana, ricordare Max Beckmann. Beckmann ist wieder hier. Beckmann reingemalt. Beckmann ist weg. Ciao, Beckmann, komme, wa? Ich male. Und du? Grazie Pontormo. Grazie Patiato. Grazie Max Klinger. Grazie Battisti. Grazie Veronese. Grazie Fabrizio Di Andre. Grazie Andrea Del Sarto. Grazie mille Villa Romana, mia amore. Tu bist mein Glück. Tu sei la mia felicità. Grazie, ich lebe. Grazie, sono vivo. Tanti saluti, tanti auguri e pace e tutti fiori. The soil, the landscape, and the atmosphere in Certaldo reminds me of two, the region and the farm where I grew up in Northwest Denmark. I arrived as a stranger, but left as a member of a family that is willing to welcome me any day, any time. This sense of community and belonging is something I will always cherish. Words might not be able to describe the whole 10-man stay in the villa, but all I would say is I'll be back to finish what we all started cooking. Giancarlo, quanti la Quecci in Firenze sei molto bene? Sì, benissimo. Ma tu devi parlare italiano. Sì, fra un mese. Lui comincia un po' ora. Basta. E alla televisione? Eh? Ma tu guardi sempre televisione tedesca? No? Devi guardare la televisione italiana. Leggere giornali italiani. Entschuldigen Sie. Aber könnten wir bitte auf das eigentliche Thema der Sendung zurückkehren und den Einfluss der Medien auf die Politik diskutieren? In 2011, together with my film team, I filmed a short video, Home Time Showtime, on the terrace of my then studio apartment in the Villa Romana. The last part of a trilogy that deals with stereotypical racist, sexist, and queer hostile character representations in film and television history. Home Time Showtime addresses, among other things, the influence of the big media conglomerates, media moguls Silvio Berlusconi, Rupert Murdoch, as well as Donald Trump, in the role of the host of The Apprentice on politics. When I look back now, Home Time Showtime seems like a dystopian oracle. Talkshows werden auch immer langweiliger. Prendi tre carte. Kannst drei auswählen. Okay. Questa è la sequenza. Das ist die Reihenfolge. Ah. Ok. Sì. Allora. Queste le lasciamo qua perché probabilmente you need to pick up someone. One more. Probably. No. Nicht now. Allora. Nicht now. Prima carta hai scelto, no? Die erste. La papessa. La papessa. Ah, it's like pop in a woman, yes, no? Pop, in a woman, yes. Every number have the is not just the number. We have one quality expression quality, no? Mm-hmm. The number two is like accumulare, come dice? In tedesco, sì, in tedesco. Sammeln. Ah. Okay. Mm-hmm. Numeri pari. Also die Nummern wie 2, 4, 6. Pari sono femminili. Ah, die sind weiblich, okay. Und die 3, 5, 7 sind männlich. Quindi is non active, is reception. Come si dice? Recettivi. Wir befinden uns im Mund zweier Liebender. Wir versuchen nicht erdrückt zu werden von den beiden bohrenden Zungen. Es ist ein gefährlicher Job. Wir bringen kleine Schilder an den Zungen an, während sie wie Rodeo-Pferde hin und her schlagen. Auf den Schildern stehen Texte wie »Schicksal ist nur ein Wort« oder »Wer mit dem Feuer spielt«, sollte lieber schon tot sein. Im Jahr 2140 wird das erste Pizzaland eröffnet. Ein Land mit exekutiven, jurislativen und legislativen Befugnissen. Es werden der Freistaat Nestle und Shampoo Country folgen. Menschen ohne Haare müssen Perücken tragen. Das feine Leder weicht auf, was das lästige Einlaufen erspart. Sein eigenes Inneres kleidet der Deutschländer gerne mit saurem Hauswein aus. Ein bisschen Schmerz soll schon noch sein. Nach jedem Schluck lobt der Deutschländer den Hauswein, da dieser auch nicht in den Kopf geht. Der Wein würde sich hüten, denn dort hat der Deutschländer seinen Geist drin eingelegt. Auch in Italien wird er lustig, zudem offenkundig weicher. Ergerbte Weichheit. Er schiebt das dann auf die Hügellandschaft um ihn herum oder den Park, den er sich so hübsch weich aufbereitet hat. Besonders an den Stellen, die chemisch gut durchgekeult sind. Was von oben blüht, bläuelt unten von Kupfervitriol. Er mag noch so munter assimilieren, der Kontrast zum Florentiner bleibt groß. Der Florentiner ist auch als Italiener Florentiner und somit eine ganz harte Nuss. Unter Florentinern sticht der Deutschländer etwa so heraus wie ein griechischer Hirtenhund in einem Renaissance-Gemälde. Das Hoftor darf man nicht zuwerfen, sonst erschrecken die Goldfische. Ich laufe hinunter, von oben, via Senoese, hinunter. Ich liebe diesen Abstieg, ich liebe aber auch den Aufstieg. Dieses mehr oder weniger steile Straßenstück via Senoese, unten vom Platz bin dort unten, kaufe ein, mache alltägliche Dinge. Dann steige ich hinauf. Manchmal ist mein Kind dabei, der Zweijährige. Ricardo. Ricardo geht ins Asylo jeden Morgen, sodass ich arbeiten kann in dieser Zeit. Ich bin froh, dass ich die paar Stunden habe am Vormittag. Wenn er nachmittags im Garten ist, kommt eine Stimme. Bitte nimm Ricardo hinein, gleich kommen Gäste. Und dann muss ich ihn ins Atelier reinnehmen. Die Gäste sollen nicht sehen, dass da ein kleiner Kerl rumläuft. Ich bin die Einzige, die dort ein Kind hat, jetzt in dieser Zeit. Vorher waren auch schon oft Künstler da, die mit ihren zwei oder einem Kind dort Aufenthalt hatten, aber nur kurz. Dann fuhr die Frau zurück nach Deutschland und der Mann konnte seine Kunst machen. Ich bin nun die Mutter von Ricardo und habe das Kind da und versuche, meine Sache zu machen. Nicht leicht, nicht leicht. Oh, Madeleine, or dai niran rodesse dobisolusis, se solo si potesse tornare indietro nel tempo. Stood here for more than a century, watching artists come and go, many of them men, many of them white, many speaking the same languages. Tell me, Villa, what do you remember about those early days, and what do you make of who walks your halls now? I remember the smell of turpentine and oil, the hush of canvas stretched tight. I remember voices full of certainty, not always curiosity. I was made to house a very specific kind of artist, shaped by empire, by Europe's obsession with permanence. I was not asked what I thought. I was built to reflect their vision. But I remember. I remember everything. This is a review. Number one. Tulipa, code 145. Declaration. Number two. But remembering is not the same as understanding. You witnessed art being made, but do you know what was silenced here? What didn't enter your walls? The languages that weren't spoken, the bodies that weren't welcomed, the knowledges that weren't seen as art. Secret love, friendship. Number five, Alstroemeria, code 11. Pleasantries or devotion. No, I don't know. Number I knew six, silence. I knew absence. The voices that echoed were often one kind, and I reflected them because I had no choice. I was an extension of their vision, their reach. The art that was made here rarely questioned the conditions of my existence. Syringa, code 140, memory. Number nine. Asta, white, code 24, afterthought, patience. Number 10. Is that why you called me back? Solidago. Even when I couldn't return from my exhibition. Did you feel something was missing? Pleasantries or devotion. Yes. Since you arrived, something shifted. The way you carried your language, not just the spoken kind, but the bodily language, the historical, the untranslatable, unsettled my floors. I realized I had been hosting presence, but not relationship. The difference is vast. You mean I made you uncomfortable? Yes, and curious. You didn't ask me to confirm your place here. You insisted on being here on your own terms. You spoke languages I couldn't name. Setswana, silence, refusal, endurance. You made me hear things in my own structure I didn't know were there. Villa Romana mi ama. Do you believe in love? Villa Romana mi ama. Amo Villa Romana mi ama. Amo Villa Romana mi ama. Do you believe love is a political practice? Amo Villa Romana mi ama. Villa Romana mi ama. Amo Villa Romana. Do you believe a political practice can be emotional? Villa Romana mi ama. Amo Villa Romana mi ama. Amo Villa Romana. Which emotions do you see in love? Which emotions do you see in political practices? How far is love from political practices? How far is your home from a political institution? How far is your home from a weapon? Have you ever betrayed a loved person? Have you ever betrayed a nation state? Does a nation state have feelings? Also dieses Verhältnis zur Welt, das in der einfachen Zeichnung eigentlich durch einen Strich markiert ist, also das, was die Villa vielleicht als Mauer rundherum hat, also eine Art von Begrenzung, es gibt ein Drinnen und es gibt ein Draußen, hat mich beschäftigt und dieser einfache Strich als Weltmarkierung, wie wir sie von ganz simplen Zeichnungen, von Kinderzeichnungen kennen, wo man Himmel und Erde trennt, also dieser eine Strich, der übers Papier horizontal geführt wird, ist eben dieser Horizont entwirft ein Weltbild. Das war für mich, oder das wurde für mich greifbarer während dieses Aufenthalts der Villa Romana, und hat mich einfach immer weiter beschäftigt aus diesen Jahren heraus. I've been thinking about what Fanon said. That language carries the weight of recognition. To speak is to be acknowledged as human. But what happens when the language I speak isn't recognized by the space I'm in? What do you do with languages that aren't European, that aren't easily archived or translated? I struggle. I echo the languages I was built to house. But when you were here, I heard words I couldn't repeat. I am still trying to listen without demanding understanding. You think a building can learn? I think I have no choice. My foundations are old, but they are not fixed. If I don't shift, I will become a ruin. I want to hold more than I was built for. You have to unlearn then. Not just learn new names or words, but unlearn the centrality of yourself in every story. You are not the artist. You are the context, the echo, sometimes just the roof. I am listening. Für mich war die Villa auch in einem gewissen Sinne ein Echoraum von dem ganzen Lärm draußen, dem ganzen Geschehen draußen, den Dingen, die sich in der Welt. It means that I am no longer the archive. I am being rewritten. Your presence is not a footnote in my history. You are a new beginning. Chorale. Ein Hörspiel über 120 Jahre Villa Romana in Florenz. Von Radio Papesse. Komposition und Ton Carola Haupt. Die vollständige Liste der Mitwirkenden findet ihr auf unserer Webseite hörspiel-und-feature.de. Produktion Villa Romana und Deutschlandfunk 2025.